Hier ist NDR 1, liebe Hörspielfreunde, in einer Produktion des Süddeutschen Rundfunks und des ORF Studio Wien. Hören Sie nun Binnengespräche von Barbara Frischmuth. Die Regie führt Ernst Wendt. Alles eingepackt? Die Berge? Den See? Die ganze unmoralische Lieblichkeit? Du zitierst schon wieder. Hermann Broch. Am 21. November 1937 in einem Brief. Bedauerlicherweise mag ich die hiesige Gegend nicht. Sie ist von einer unmoralischen Lieblichkeit. Ich wollte, ich wäre schon wieder in Tirol. Doch vor der Hand kann ich mich nicht so weit von Wien wegbegeben, da ich gefasst sein muss, zu einer Tagsatzung eines Prozesses dorthin gerufen zu werden. Als hätte er von jeher gewusst, dass die Lieblichkeit auf alle Eindruck macht. Nicht nur auf die Schnitzlers, die Wassermanns und die Hoffmannstals, sondern auch auf die Eickrubers, die Kaltenbrunners, die Eichmanns. Und was ist mit dir? Ich bin hier geboren und habe meine ganze Kindheit hindurch nichts anderes gekannt als die Berge, den See, das Dorf. Jetzt bist du als Gast hier, als zahlender Gast, wie viele andere auch. Ich habe vergleichen gelernt. Das war das Schlimmste, dass dieser Ort standhielt, nicht weniger wurde, nur kleiner. Und du kommst wieder, Jahr für Jahr. Ich träume diesen Ort. Jede Nacht. Auch hier? Auch hier. Der Ort deiner Kindheit. So wie ich mich träume. Ich bin auf dieselbe Weise vorhanden in meinen Träumen wie dieser Ort. Und du gehst nie woanders hin im Traum? Doch. Und ich bin auch manchmal wer anderer im Traum, verstehst du? Ich bin wer anderer und so ist oft auch der Ort ein anderer. Fällt es dir schwer, morgen mit mir abzureisen? Nicht wirklich. Bilder sind in mir. Und ich weiß, dass ich jederzeit wiederkommen kann. Judith war nicht in der Lage dazu. 7 Jahre lang nicht. Weißt du, dass sie schon im Herbst 45 wiedergekommen ist? Sie war noch nicht 20, aber schon mit Charles verheiratet. Er war damals amerikanischer Offizier und irgendwo in Deutschland stationiert. Sie ist nach Europa gekommen und hat ihn überredet, mit ihr hierher zu fahren. Als er vor dem Haus, in dem sie mit ihren Eltern die Sommer verbracht hatte, mit seinem Jeep anhielt und sie aussteigen ließ, beugte sich die ehemalige Vermieterin, eine Bäuerin, aus dem Fenster und sagte: Judith. Einfach Judith. Als wäre bloß die Zeit zwischen 2 Sommern vergangen. Kein Krieg und kein Erwachsenwerden. Seither kehrt sie regelmäßig zurück. Nicht regelmäßig, aber öfter. Du und Judith. Ihr kommt also immer wieder. Wenn auch aus verschiedenen Gründen. Aus denselben. Das musst du mir erklären. Es ist die Einmaligkeit. Komm, komm. Auch ich bin ein Opfer der wundersamen Tage an diesem See. Und auch ich komme gern wieder. Aber die Einmaligkeit als solche, ich weiß nicht. Vielleicht ist es eine Illusion. Aber es gibt Landschaften, die dich einschließen. Und wenn du gehst, lässt du deinen Körperabdruck in ihnen zurück. Landschaften, die deine Sprache besetzt halten. Wenn du Berg sagst, meinst du die Wand da draußen. Und wenn du Wald sagst, meinst du vor allem die Ausläufer am Seeufer. Und wenn du Boot sagst, weißt du, dass es sich eigentlich um ein ganz bestimmtes Ruderboot mit dem Namen Mitzi handelt. Aber das weißt nur du. Und vielleicht noch zwei, drei andere. Und schon hast du ein erstes Geheimnis vor der Welt. Denn natürlich verwendest du das Wort Boot, wie die anderen es auch verwenden. Aber sie wissen nicht, was du weißt. Geht es uns nicht allen so? Mit bestimmten Wörtern? Mag sein. Aber es gibt Örtlichkeiten, die sich so stark verändern, dass nur mehr ihr früheres Bild zählt. Hier aber lässt sich wenig verändern. Und das wäre die Einmaligkeit? Nur im Detail. Insgesamt ist es eher eine Form von Belebtheit. Wie der Gesichtsausdruck eines Menschen, das Ausgeprägte seiner Züge, seine Gesten, von denen du seine Gestimmtheit ablesen kannst. Du bist hier geboren. Es sind die ersten Bilder. Judith ist nicht hier geboren. Ich glaube, sie war bereits 6, als sie mit ihren Eltern das erste Mal hierher in die Ferien kam. So entstehen Mystifikationen. Anna! Seit wir uns kennen, sagt er nicht mehr Mutter zu mir. Er ist 12. Langsam wird er erwachsen. Anna! Was gibt's denn, Puh-Bär? Kann ich meine Taucherbrille in deinen Koffer geben? In meiner Tasche hat sie keinen Platz mehr. Warum willst du denn die Taucherbrille mitnehmen? Du wirst sie im nächsten Sommer wieder brauchen. Lass sie doch hier. Vielleicht fahren wir nächsten Sommer ans Meer. Puh-Bär, du weißt, wir haben das kleine Haus hier für einige Jahre gemietet. Ich weiß. Trotzdem will ich ans Meer. Fast alle aus meiner Klasse fahren ans Meer. Nur ich muss in allen Ferien in dieses langweilige Kaff fahren. Nicht einmal einen Freund habe ich hier. Dann nimmst du dir eben im nächsten Sommer einen mit. Ich will aber ans Meer. Ich möchte am Strand sitzen und unter den Steinen nach kleinen Tieren suchen. Ich will Muscheln sammeln und den Schiffen zuschauen. Du wirst in deinem Leben noch oft genug ans Meer kommen. Ich will aber jetzt. Max, bitte, ich will ans Meer. Du doch auch. Wir haben so viel drüber geredet. Warum fahren wir nicht einfach wieder hin? Wenn du sagst, dass du ans Meer willst, dann muss sie mit. Und wenn sie trotzdem nicht will, dann fahren wir beide eben allein. Gar keine schlechte Idee. Du und ich mit einer Angel am Strand. Keine Angel. Mit der Hand oder mit einem Glas. Kleine Garnelen und Seeanemonen. Als ich noch ein Kind war, haben wir, wenn es lange nicht geregnet hatte, die Forellen hinter den Steinen im Bach hervorgeholt. Man muss sie nur an der richtigen Stelle hinter den Kiemen erwischen, damit sie einem nicht aus der Hand glitschen. Du hast Forellen mit der Hand gefangen? Ja, zusammen mit den anderen Kindern. Und dann haben wir sie nach Hause gebracht, um sie von unseren Müttern braten zu lassen. Und trotz schlechtem Gewissen taten sie das auch. Es war nach dem Krieg und es gab ohnehin nicht viel zu essen. Und wenn ich sowas tue, dann tobst du. Außerdem macht es allein gar keinen Spaß. Das stimmt. Und warum hat er keinen Freund hier? Das weiß ich. In der ganzen Umgebung gibt es keine Gleichaltrigen. Jetzt, wo du mich fragst, fällt mir das auf. Außerdem ist Puh nicht von hier. Du wirst lachen, auch das spielt eine Rolle. Er will auch gar kein Hiesiger sein, nicht wahr, Puh-Bär? Die sagen immer Wiener Bazi zu mir. Aber das ist mir egal. Ich bin ein Wiener und pfeift drauf, was anderes zu sein. Da siehst du's, Max. Schon bei den Kindern fängt es an. Und du? Bist du noch immer eine von hier? Ich fürchte, das lässt sich nicht abwaschen. Ich meine, du lebst seit mehr als 20 Jahren nicht mehr hier. Fühlst du dich noch immer als Hiesige? Irgendwie schon. Jemand zu Hause? Hallo, Charles! Ihr seid noch da? Wir erreichen das Flugzeug auch noch, wenn wir morgen früh nach München fahren. Judith meint, im Sommer würde man in Salzburg ohnehin nicht übernachten können. Außerdem ist Salzburg im Sommer grässlich. Einfach grauenhaft. Der Atem all dieser Leute stockt zwischen den Häusern. Und selbst wenn du in einem Abstellraum schläfst, zahlst du ein Vermögen. Das muss gefeiert werden. Kommt doch rein. Obgleich. Ihr beide da so im Fensterrahmen. So müsste man euch verewigen. Das wäre ein Foto. Gib's zu, Judith, du stehst auf den Zehenspitzen. Nicht mehr lange. Ich bekomme gerade einen Wadenkrampf. Es ist so mild hier draußen. Ich habe nicht gedacht, dass es gegen Sommerende in den Bergen so milde Abende geben kann. Und dieser Blick auf die Wand. Die Bank vor eurem Haus ist wie ein Logenplatz. Setzt euch inzwischen. Wir kommen gleich. Ich nehme die Gläser und das Salzgebäck. Kannst du nachschauen, ob da noch irgendwo Oliven sind? Ich freue mich so, dass ihr noch einmal gekommen seid. Judith, Charles, seid ihr alle da? Hallo, Puh-Bär. Hast du die Felswand schon gezeichnet? Na, mein Lieber, wie geht's? Die Wand kann ich nicht. Das habe ich dir gleich gesagt. War er wieder bei dir? Ja. Heute Morgen stand er plötzlich da, mit Block und Stiften. Und weißt du, was er gesagt hat? Zeig mir, wie du es machst. Wie du es machst. Er ist nicht mehr unschuldig. Warum ausgerechnet die Wand? Tja, alles andere fiel ihm zu leicht. Wann sehen wir dich in New York? Mich? Ich soll nach New York kommen? Warum nicht? Wir würden uns freuen, dich zu sehen. Mama, hörst du? Ich soll nach New York kommen. Na, tatsächlich, Anna. Warum kommt ihr nicht in den Weihnachtsferien oder zu Ostern? Ja, es wird Zeit, dass der junge Mann die Welt kennenlernt. Bitte, Anna, ich möchte nach New York. Irgendwann kommen wir gewiss. Wir sind aber jetzt eingeladen. Also ich bin auch für New York. New York liegt doch am Meer. Ja, Meer gibt's da schon. Zumindest in der Nähe. Yippie! Wir fahren ans Meer! Ach, großartig. Die Männer haben beschlossen. Bleibt nur noch die leidige Frage nach dem Kleingeld. Diese Pracht. Das Abendrot haben wir bestellt. Hunderte, wenn nicht tausende Skizzen habe ich schon von dieser Wand gemacht. Warum ausgerechnet diese Wand? Ja, das habe ich mich Zeit meines Lebens gefragt. An ihr habe ich sehen gelernt. Ich war 12, als wir damals zum letzten Mal hier waren. Ich hatte die Kunstgeschichte entdeckt und nachts im Klo las ich das Kapitel über den Expressionismus. Das Klo war der einzige Ort, an dem ich nachts ungestört lesen konnte. Tagsüber gingen wir zum See und plötzlich begann ich die Wand zu sehen. Wie gesagt, ich war erst 12 und es warf mich zu Boden. Für mich war es der See. Die erste Erzählung, die ich geschrieben habe, hieß »Der See«. Ich bin ja nun auch als Kind schon hier gewesen. Nicht lange, so an die 2 Wochen vielleicht. Aber mich hat es damals nicht so beeindruckt. Allerdings male ich nicht und schreibe keine Bücher. Na, vielleicht liegt es auch daran, dass ich später Ökonom geworden bin. Und für die Wirtschaft ist dieser Ort tatsächlich kein Schlüsselpunkt. Ich komme ja erst seit 3 Jahren, aber das gern. Na, Dann Prost. Prost. Prost. Charles, hör endlich auf, daran herumzukratzen. Ja, es juckt aber. Max, du bist doch Arzt. Kannst du ihm nicht verbieten, sich zu kratzen? Was denn? Mich hat scheinbar etwas gestochen. Eine kleine Entzündung. Hier sehe ich zu wenig. Komm mit ins Haus. Ich will es mir genauer ansehen. Bist du ihm wieder begegnet? Wem? Eichmanns Schwager. Ich bin an seinem Haus vorbeigegangen und er stand davor. Und? Was hast du dabei empfunden? Eichmanns Schwager ist Eichmanns Schwager und nicht Eichmann. Trotzdem. Ich bin vom Markt heraufgekommen. Von dieser Ausstellung, du weißt schon. Die, wo sie das Fahrrad zeigen, auf dem Theodor Herzl in seinen Ferien hier angeblich herumgeradelt ist. Und Brochs Briefe aus dem Gemeindekotter, in dem er sitzen musste, weil ein Briefträger ihn angezeigt hatte. Als Jude? Nein, als Kommunist. Weil er eine russische Zeitschrift abonniert hatte. Und die Notizzettel, die Wassermann und Hoffmannsthal einander zukommen ließen. Erst an diesem Tag bemerkte ich, dass der Bruno-Brehm-Weg sozusagen in den Friedrich-Thorberg-Weg mündet. Vor mir ging Eigrubers Tochter mit ihrem Schäferhund. Das Tier lärmte ein wenig. Offenbar hatte es sich etwas eingetreten. Sie beugte sich besorgt über den Wehenfuß des Tieres und ich blieb unwillkürlich stehen. Da klopfte mir jemand auf die Schulter. Es waren Freunde aus New York. Er arbeitet für die Regierung und sie ist in der Psychiatrie tätig. Sie war auch als Kind schon hier. Die beiden wohnen seit Tagen in dem neuen Hotel an der Klause und wollen noch eine Woche bleiben. Sie allein aus ihrer Familie hat überlebt. Sie war noch ein Kind und sie haben sie zu weitschichtigen Verwandten in die Staaten geschickt. Für den Rest der Familie hat das Geld nicht gereicht. Sie sind alle ins Gas gegangen. Ich frage mich, wie dir zumute war auf dem Bruno-Brehm-Weg. Verrückt. Weißt du, woran ich die ganze Zeit denken musste? An das Problem der Gleichzeitigkeit in der Literatur. Und wie man es in der Malerei nennen könnte. Einerseits die sich überlagernden Formen und andererseits das gleichzeitige Vorhandensein von Körpern und den Abdrücken von Körpern, die nicht mehr vorhanden sind. Das Wort Gleichortigkeit fiel mir ein. Gibt es sowas im Deutschen? Ubiquität in einem tatsächlichen, in einem räumlichen Sinn? Du meinst die Allgegenwart von Trost und Schrecken? Vielleicht. Aber es ist mehr. Die Allgegenwart von allem, was möglich ist. Nicht nur die Formen, auch die Trennungslinien überlagern sich. Teil die Welt ein in Mörder und Retter, in eckige und runde Formen, in arm und reich, in Tuende und solche, denen getan wird, die Welt zerfällt immer anders. Die Allgegenwart dieser Brüche müsste man malen können. Das andauernde Erschrecken über die Möglichkeiten des Trennens, aus denen allein so etwas wie Form entstehen kann. Warum soll ich nicht nach Sumatra fahren, wenn es sich beruflich so einrichten lässt? Judith hält das für vergeudete Zeit. Aber ich bin neugierig. Ich will wissen, wie es sich dort lebt. Ich würde gerne wieder einmal nach Sizilien. Psst, seid einen Augenblick still. Ja, richtig. Samstagabend, das wöchentliche Platzkonzert. Und es regnet nicht einmal. In meiner Kindheit hat es die Platzkonzerte fast immer verregnet. Es konnte der schönste Tag sein. Gegen Abend kam Wind auf und es regnete, sobald die Leute zu promenieren begannen. In meiner Kindheit war es nicht viel anders. Trotzdem sind wir immer hingegangen. Bubenschauen haben wir das genannt. Elegant, diese Knappentracht mit dem weißen Federbusch auf dem Helm. Obwohl ich an sich etwas gegen schwarze Uniformen habe, diese Knappentracht gefällt mir. Ihr solltet einmal ein Bergmannsbegräbnis sehen. Die Sargträger in ihrer Hauerkleidung und die Musik, die sie dabei spielen. Ich erinnere mich. Vor allem an das Aufschlagen der Stöcke auf dem Asphalt in einem ganz bestimmten Rhythmus. Ist nicht Mahler in Ohnmacht gefallen, als er diese Musik zum ersten Mal hörte? Ich bin mir nicht sicher, ob es diese Musik war. In Ohnmacht gefallen ist er jedenfalls. Hier? Ja, hier. Er war zu Fuß über den Sattel gekommen und dann passierte es. Ich weiß nur nicht mehr genau, aus welchem Anlass. Jedenfalls war er hier. Alle waren sie hier. Und neuerdings benennt man nach ihnen die Wege. Jetzt gibt es auch schon einen Brahmsweg. Der junge Rilke hat in einem Brief beschrieben, wie er beinahe mit dem alten Brahms zusammengestoßen wäre. Rilke kam den Bergpfad heruntergelaufen, den Brahms gerade hinaufschnaufte. Ich bitte euch, hört auf. Ich komme mir schon vor wie in einem Wachsfigurenkabinett. Es ist ein bisschen so wie mit Wagner. Sag bloß, der war auch hier. Davon ist nichts bekannt. Sonst hätte man die Hauptstraße vielleicht Wagnerallee genannt. Selbst wenn man ihm zutrauen muss, dass er sich ein rein arisches Publikum gewünscht hätte, hat er es nicht verhindern können? Dass du seiner Musik verfallen bist. Na, du etwa nicht? Ja. Sie gehörte zu den wenigen Dingen, die wir mitnehmen konnten. Im Kopf und in der Seele. Heute Abend ist wieder Knapptanz. Folklore. Sei nicht so streng, Anna. Die ganze europäische Kultur beruht zu einem Gutteil auf der Bewahrung überhöhter folkloristischer Elemente. Ich fühle mich dabei immer an diese unsäglichen Heimatabende erinnert. Die hat es damals auch schon gegeben. Und ich weiß noch, wie ich mich über meine älteren Cousins und deren Freunde geärgert habe, wenn sie in Lederhosen und Trachtenjankern den einheimischen Mädchen nachstiegen, als seien sie gerade von einer hochgelegenen Alm für ein paar Tänze ins Tal heruntergekraxelt. Ja, was hast du gegen harmlose Maskenspiele? Charles, sei kein Idiot. Das verstehst du nicht. Ja, einfach. Nein, wirklich nicht. Außerdem warst du damals viel zu kurz hier. Du kannst gar nicht mitreden. Also das habe ich wieder nötig gehabt. Was, Max? Und ich konnte es nie leiden, wenn die Einheimischen in ihren Lederhosen und Trachtenjankern für die anderen die Einheimischen gespielt haben. Die Einzigen, die offensichtlich genau wissen, wie man hier zu leben und sich zu geben hat, seid wohl ihr beide. Sei nicht blöd, Max. Das verstehst du nicht. Wenn ihr so laut lacht, verstehe ich das Fernsehen nicht. Hallo, Puh. Komm doch runter. Dann kannst du mitlachen. Ich will den Film zu Ende sehen. Was läuft denn? Darwins Weltumsegelung. Also wieder das Meer. Ich habe euch doch erzählt, dass wir vor einem halben Jahr eine Woche mit ihm am Atlantik waren. Seither gibt es für ihn nur mehr das Meer. Und du, Anna? Wolltest du nie weg? Doch, ich bin jahrelang vor diesem Ort geflüchtet. Nichts konnte mir weit genug sein, bis ich eingesehen habe, dass diese Art von Flucht nichts hilft. Ein Ort wie dieser holt einen überall ein. Ich will es glauben. Nicht, weil ich es verstehen kann, aber weil du es so sagst. Oder ist es doch eine Mystifikation? Ich glaube nicht. Und selbst wenn, dann leben wir auch von Mystifikationen dieser Art. Davon kann ich ein Lied singen. Nicht bloß einmal habe ich Judith von hier wegholen müssen, weil sie allein nicht mehr die Kraft hatte, sich wieder und wieder nach New York zu retten. Dabei möchte ich nirgends lieber leben als in New York. Ich habe dort meine Familie, meine Freunde, mein Atelier. Es gibt keine Stadt auf der Welt, die mir mehr entgegenkäme. Aber was ist es? Eine Verzauberung. Apropos, ich hole noch eine Flasche Wein. Eine Verzauberung? Ja, eine bestimmte Art von Überdeutlichkeit. Die brechende Wirklichkeit, die sich noch einmal zu einem grandiosen Bild fängt. Und die Darsteller des Welttheaters gehen in aller Ruhe um den See, als ließe sich die Welt genauso gut im Kleinen spielen. Die Faszination einer möglichen Überschaubarkeit, die einem nirgendwo so entspannt entgegenkommt. Und dennoch Lauter Erklärungsversuche, die nirgendwo hinführen. Ist es vielleicht das? Wer am Ufer des Meeres wohnt, vermag unter all seinen Gedanken kaum einen einzigen zu denken, in dem das Meer nicht mitgedacht wäre. Und nicht anders verhält es sich für den, der sich am Ufer der großen Berge angesiedelt hat. Alles, was an seine Sinne dringt, jeder Ton, jede Farbe, jeder Vogelruf und jeder Sonnenstrahl, alles ist das Echo der großen, schweigenden Masse des ruhenden Berges, dessen Falten vom Licht entzündet, von den Farben gemalt, von den Tönen umspült werden. Muss da der Mensch, er selber in seiner Seele, immer nur wieder Vogelruf, Farbe und Sonnenstrahl und Nacht, muss er da nicht gleichfalls zum immerwährenden Echo jenes gewaltigen Schweigens werden, mitklingendes und wiederklingendes Instrument, auf dem das Schweigen spielt? Was ist das? Hermann Broch. Die Verzauberung. Könnte es das sein? Für Anna vielleicht. Ich habe mich entschieden. Doch nicht wissentlich. Du warst ein Kind. Ich hatte sehen gelernt. Und Puh, was ist mit Puh? Oh, vielleicht hat Puh sich auch entschieden. Es wird langsam dunkel. Soll ich ein Windlicht anzünden? Na, warte noch einen Augenblick. Seht ihr, wie die Wand im Schatten verfällt? Wie sie ihre Konturen verliert? Und wenn es finster wird, wird sie wieder erkennbar. Grob und massig in ihrer Schwärze. Und wie viele Skizzen hast du diesmal gemacht? Gar keine. Ich habe mich auch schon gewundert. Was ist los? Ich weiß nicht. Ich hatte nur plötzlich keine Lust mehr dazu. Auch nicht an den Tagen, an denen Charles bei seinem Kongress in London war. Wir haben Ausflüge gemacht und sind spazieren gegangen, wie ganz gewöhnliche Sommergäste. Schon neulich, als wir zusammen essen waren, wollte ich dich danach fragen. Du hast so gelöst gewirkt. Ich habe in meinem Atelier in New York ein Triptychon. An dem möchte ich weiterarbeiten. Es zieht dich doch nicht weg. Natürlich wollte ich bis zum letztmöglichen Augenblick bleiben, aber nicht länger. Wiederkommen schon, aber nicht unbedingt bleiben. Wie erklärst du dir das? Gar nicht. Vielleicht bin ich nur genesen. Wie von einer Krankheit. Über den Muggel, da bin ich gestolpert. Oh je, da liegt sicher ein Jud begraben. Genesen? Von der Angst? Es könne mir genommen werden. Man darf sich nicht alles nehmen lassen. Ich wollte es mir nicht nehmen lassen. Prost, ihr Lieben. Es war der schönste der 12 Sommer, die ich mit Puh hier verbracht habe. Für mich zumindest. Ich werde in New York aus dem Flugzeug steigen. In die Hitze, den Schmutz und die Feuchtigkeit. Es wird schrecklich sein. Aber nach 3 Tagen werde ich mich wieder zu Hause fühlen. Und wenn ich mich erinnere, werde ich sagen, tja, wie denn sonst soll die Welt sein? Aber ich lebe in New York. Und du, Anna? Ich habe die ganze Zeit daran denken müssen, wie klein mir alles vorgekommen ist, als ich das erste Mal vom Internat nach Hause kam. Ich zögerte, als ich den Fuß auf die Stufen der Außentreppe setzte, so als sei sie mir plötzlich zu schmal und zu steil geworden. Und so war es mit dem Balkon, dem Gang und den Zimmern. Ich war froh, wieder zu Hause zu sein. Und doch ist mir alles so begrenzt, so geschrumpft vorgekommen. Ich lief zurück auf den Balkon und schaute auf die Wand. Es war ein kühler, klarer Oktobertag und die Wand hatte nichts von ihrer Größe eingebüßt. Bist du sicher, fragte ich meine Mutter, dass die Teufel nicht aus dem Loch dort oben kommen? Es war eine dumme Frage, denn ich wusste längst, dass die Teufel, vor denen ich solche Angst hatte, nicht aus dem Loch in der Wand kamen, sondern aus den Häusern, in denen sich Menschen als Teufel verkleidet hatten. Aber ich fürchtete mich umso mehr. Dass die Teufel allwissend seien, hatte ich nie angenommen. Sie waren mir eher wie dumme, starke, aber ungeschickte Dämonen vorgekommen. Aber die Menschen, die sich als Teufel verkleideten, kannten mich. Es war sogar denkbar, dass sie mich heimlich beobachtet hatten oder dass jemand mich an sie verriet. Ich wusste, dass ich diesmal am 5. Dezember fort im Internat sein würde. Und das erleichterte mich. Diese Art von Schrecknis haben uns unsere Eltern erspart. Ich gehörte zu den wenigen Kindern im Internat, die nicht an Heimweh litten. Oder wenn ich darunter litt, dann verstand ich es nicht als das. Auch, dass mich selten jemand besuchen kam, machte mir nicht allzu viel aus. Ich hatte die Schulbibliothek entdeckt und verlas meine Zeit. Bücherwurm. Schon damals also. Wenn ich dann in den großen Ferien zu Hause war, wurde mir die Zeit manchmal lang. Das Wort Ausland hatte einen elektrisierenden Klang für mich. Denn ich war noch nie im Ausland gewesen. Und der Ort, an dem sich das Internat befand, lag ebenfalls an einem See und in den Bergen. Da begann ich mir, mein Ausland zu erfinden. Man sollte es nur unter Wasser erreichen können, indem man am Ende des Sees, wo die Berge in einem spitzen Winkel aufeinanderstoßen, einen unterirdischen Fluss durchtauchte, an dessen Quelle zwei Wächter mit Schellenbäumen warteten. Ich könnte euch heute noch die Stelle zeigen, an die ich mein Ausland hingeträumt hatte. Es existierte und war nur für mich sichtbar, irgendwo dort drüben, knapp unter der Wand. Ich stattete es mit Tempeln und Pagoden aus, mit Dromedaren und schrägäugigen Menschen, die mich alle empfangen wollten. Hin konnte ich nur durch den Fluss. Zurück musste ich springen. Das heißt, ich sprang ab und schwebte. Manchmal träumte ich auch nachts von meinem Ausland und da stand auch sein Name auf einer Tafel. Aber wenn ich aufwachte, wusste ich ihn nicht mehr. Das Land habe ich nicht vergessen. Immer. Wenn ich auf eine bestimmte Stelle der Wand schaue, fällt es mir wieder ein. Jetzt ist die Wand schwarz. Nur die Linie ihres Kammes bleibt erkennbar. Mein Gott, ich habe nie versucht, diese schwarze Wand zu malen, diesen Höllenschlund, aus dem deine Teufel kamen. Habt ihr die Sternschnuppe auch gesehen? Ja, puh. Ich habe sie gesehen. Und? Hast du dir was gewünscht dabei? Ja. Und du? Ich auch. Ist Darwin endlich ans Ziel gekommen? Ich weiß nicht. Am Schluss war er jedenfalls wieder zu Hause. Willst du nicht zu uns herunterkommen, Puh-Bär? Später. Ich mag noch zeichnen. Soll ich ein zweites Windlicht anzünden? Ich glaube, wir sehen genug voneinander. Weißt du, Judith, dass du eine schöne Frau bist? Ach. Hör zu, mein Lieber. Vor einem halben Jahr hatten wir unseren 40. Hochzeitstag. Ich bin eine alte Frau. Trotzdem, darf ich das sagen? Aber natürlich. Nach 40 Jahren glaubt sie es mir ohnehin nicht mehr. Ihr kommt doch wieder im nächsten Jahr. Nur wenn wir gesund sind, wenn es keinen Krieg gibt oder sonst eine Katastrophe. Eigentlich denke ich noch immer, dass dieser Ort eine Fiktion ist, die nur in einigen wenigen Augenblicken Wirklichkeit wird. Jetzt zum Beispiel. Eine Fiktion von Geborgenheit, die sich plötzlich manifestiert. Oder vielleicht suggerieren wir uns das alles nur gegenseitig. Und in Wirklichkeit sitzen wir in der Wüste und fantasieren. Vielleicht träumt uns jemand. Wie Anna ihr Ausland. Wer sollte uns träumen? Das müsste schon ein Gott sein. Und wenn der erwacht, ist der Traum zu Ende. Und unser Geträumtsein zerstiebt ohne jede Spur. Es sei denn, dieser Gott könnte sich an seinen Traum erinnern. Es riecht nach Herbst. Jetzt rieche ich es auch. Dabei ist es so mild, wie mitten im Sommer. Morgen um diese Zeit wird hier niemand sitzen. Der Vermieter wird Tisch und Bank in den Keller getragen haben, zum Überwintern. Die Läden werden geschlossen, die Tür versperrt. Kein Leben mehr. Du vergisst, dass es Menschen gibt, die das ganze Jahr hier leben. Verrückt. Aber selbst in mir sträubt sich etwas gegen diese Vorstellung. Jetzt sieht man sie wieder, weil die Lichter brennen. Die Häuser der Protagonisten rundum. Die der Schauspieler und Regisseure, der Politiker, Professoren und Direktoren. Wenn der Herbst schön ist, gibt es auch noch ein paar gewöhnliche Urlauber. Dann aber sind mit einem Male alle fort und der Ort erwacht aus seiner auf Gewinn gerichteten Genickstarre in seine alltägliche Verfassung. Wer bis jetzt nicht auf seine Rechnung gekommen ist, schafft es in diesem Jahr nicht mehr. Wessen Dach nicht dicht ist, der muss da zuschauen, bevor der Schnee kommt. Erleichtert hängen sie die Paraderöcke in den Schrank und solange es anderswo noch schön ist, fahren erst einmal die Wirte auf Urlaub. Frauen, die den ganzen Sommer über Betten überzogen, Wäsche gewaschen und Frühstücksgeschirr gespült haben, gehen an den letzten schönen Nachmittagen um den See. Und der Schuldirektor ist auf einmal jemand. Der Ort hat wieder so etwas wie eine eigene Bevölkerung. Die Frauen ratschen beim Einkaufen miteinander und die Männer treffen sich abends im Wirtshaus, wo sie endlose Debatten darüber führen, wer nun schon wieder ein Stück Grund verkauft hat, damit irgendein Zugereister sich seine Hütte hinstellen kann. Während die Wiesen, die schönen Wiesen, immer kleiner werden. Handtücher statt Bettlaken. Von den meisten fällt das Sommergesicht ab. Jenes erwartungsvolle, beflissene. Und macht einer Art mürrischen Freundlichkeit Platz. Man ist der Gäste und ihrer Wünsche müde und lässt seine Befürchtungen, überfremdet zu werden, freien Lauf. Sie ziehen sich in den Teil des Hauses zurück, der am sparsamsten zu beheizen ist, nageln Bretter über die Balkons und verbrennen die abgeschnittenen Äste der Bäume. Die Turnerinnen machen einen Herbstausflug. Das Gelächter ist bis zur nächsten Alm zu hören. Und die mit den aufschiebbaren Leiden sitzen jetzt im Wartezimmer des Arztes und kommen auch bald dran. Meine Alten sind irgendwo in einem dieser prominenten Horste zum Bridge. Ich kann ein paar Flaschen abzweigen. Machst du auch noch andere Kassetten? Klar, seit sich meine Alten diesen Schuppen hier unter den Nagel gerissen haben, lege ich ein Depot an. Anders schaffst du das ja nicht. Die einzige Disco ist gerammelt voll. Da darfst du niemals mehr Schluck aufhaben, sonst stürzt die Bude ein. Sowas nächstes Jahr fahre ich mit alleine. Vielleicht sollte ich einmal im November kommen. Zu rau für dich. Der Nebel, die feuchte Kälte. Und was willst du tun, wenn du nicht mehr spazieren gehen kannst? Lesen kannst du in New York auch. Wenn ich Glück habe, kann man vielleicht noch spazieren gehen. Es wird früh finster und ich hätte lange Zeit, um die schwarze Wand anzuschauen mit ihrem Kamm an der Grenze zum durchsichtigeren Dunkel. Und im Geschäft würde man dich verwundert anschauen, weil Fremde um diese Zeit beinahe etwas Unpassendes sind. Fremde? Weißt du nicht, dass es noch immer einen Fremdenverkehr, Fremdenzimmer und Fremdenführer gibt? Right. Nur in diesem Zusammenhang ist mir das Fremde noch nicht aufgefallen. Für mich klang das früher wie eine Auszeichnung mit einem leicht anrüchigen Beigeschmack. Ich wollte auch zu den Fremden gehören, zu denen, die kommen und wieder gehen und sich auf keine der hier stattfindenden Tragödien einlassen müssen. Und vor denen die Leute, auch wenn sie über sie schimpfen, einen gewissen Respekt haben. Ich war neidisch auf die Fremde, die den Fremden vertraut war. Merkwürdig. Es ist immer der Blickwinkel. Meiner war früher ein Garten. Ein großer, verwilderter Garten. Mit einer Buchsbaumhecke um die Terrasse. Bei mir waren es immer nur Häuser. Wie sagt man? Ein Häusermeer. Eben die Stadt. Und noch immer brauche ich diese Aufgeregtheit. Die Spannung. Das täglich zu verhindernde Chaos. Nur in einer großen Stadt mit all ihren Gegensätzen und Moden habe ich das Gefühl, zu wissen, was das heißt. Die Welt, die Menschen, Geschäft, Politik und, ja, und Kunst. So geht es uns im Grunde doch allen. Aber man braucht doch auch etwas, das man diesem Leben, das wir führen, entgegensetzen kann. Etwas, das von früher her in einem ist. Aus Wien meiner Kindheit, aber eher als abschreckendes Beispiel. Ein Garten, der von Patienten besetzt war, die sich von meiner Mutter ihre Neurosen, Psychopathien und Depressionen behandeln ließen. Sodass wir Kinder uns erst einen Platz zum Spielen suchen mussten. Immer sind wir dabei, den Preis für irgendetwas in unserem Leben abzustottern. Die Bedrohung schlüpft dauernd in ein anderes Kostüm. Und diejenigen, die den Pelz überstreifen und den Kopf mit den Hörnern aufsetzen, wähnen sich unkenntlich. Sie werden zu Figuren und funktionieren ihrem Habitus entsprechend. Und was sie tun, tut der Teufel, den sie verkörpern. Keine Einsicht erreicht sie und kein Gefühl von Schuld. Anna, auch du weißt zu wenig über die Teufel, um sie erklären zu können. Sei froh. Nicht jede Erfahrung muss von jedem gemacht werden. Angst und Schmerz können den Blick schärfen, aber es gibt ein Ausmaß, das jedes Urteil übersteigt. Willst du deine Jacke, Judith? Es ist kühler geworden. Danke, aber nur umhängen. Jetzt möchte ich was trinken. Na, Puh, bist du endlich fertig? Lass sehen, was du gezeichnet hast. Kannst du noch ein Windlicht anmachen, Max? Ist das Mineralwasser? Mach's nicht so spannend, Puh-Bär. Also, das hier ist das Ufer mit dem Sand. Und da in der Ecke ist ein Felsen, auf dem die kleinen Tiere zurückbleiben, wenn die nächste Welle nicht mehr so hoch ist. Und hier draußen, hinter der ganz großen Welle, ist dieses Passagierschiff mit den drei Decks. Ihr wisst schon, welches ich meine. Wie heißt es schnell? Na, das entführt worden ist. Wie heißt es bloß? Ist ja egal. Jedenfalls fährt dieses Schiff der großen Welle nach. Sagen wir nach New York. Sie hörten Binnengespräche, ein Hörspiel von Barbara Frischmuth. Die Personen und ihre Sprecher waren Judith Hilde Krahl, Charles Erich Hauer, Anna Elisabeth Rath, Max Günther Einbrot und Puh Hademar Bankhofer. Ferner Eva Hosemann, Hannelore Huber, Silvana Kreuzer, Bosko Andjelic, Ole Schlosshauer und Stefan Wolf Schönberg. Die Regie führte Ernst Wendt.